Also hören Sie, Gordon, ich habe Ihnen gesagt... Gunnar, seien Sie mal nicht so nervös. Ach, die ganze Stadt ist nervös. Ja, weil der nette Mann schon so lange nicht mehr nett war. Entschuldigen Sie. Können wir Ihnen behilflich sein, Madame? Ich habe mich verspätet. Ich wollte gar nicht so lange bleiben, aber dann redet und merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, das kenne ich. Ehe ich es mich versah, hat es gedämmert und dann war es gleich stockdunkel und... Ja, und das habe ich jetzt davon. Meine Freundin lebt auch allein. Wir könnten uns also höchstens die ganze Nacht gegenseitig hin und her begleiten, aber dann hat sie durchs Fenster gesehen, dass sie zu zweit hier sind und gesagt, Belle, jetzt oder nie. Nach dem Motto, in der Zahl liegt das Heil. Hm? Es ist eine ungute Nacht heute. Tja, zu der Feststellung waren wir auch gerade gelangt. Ach, Sie auch? Also, Sie möchten gern, dass einer von uns Sie nach Hause bringt. Nicht einer von Ihnen, Sie beide. Das, Madame, fürchte ich, ist unmöglich. Ja, dann gehe ich wieder zu meiner Freundin hinauf. Langsam, langsam, langsam. Ich bin Inspektor Gordon von der Kriminalpolizei. Ich leite selbst die Untersuchung in Sachen... Nicht, nein, sagen Sie es nicht. Schön, dann nicht. Und das hier ist Mr. Gardiner aus London. Er ist seit gestern erst hier. Aha. Manchmal bin ich zwar auch schon so weit, muss ich gestehen, dass ich mich frage, ob ich vielleicht selber der nette Mann bin. Oh. Aber wenn es jemand nicht ist, dann ist es Mr. Gardiner. Oh, dann verzeihen Sie vielmals, meine Herren. Verzeihen Sie. Es ist nichts zu verzeihen.